eine peinliche Scheiße. Wie du und deine Wuppertaler Homies, die nur rumlabern von wegen, wir sind keine G's. Aber wenn sie uns live sehen, kein Wort sagen und weit weg fliehen. Ich meine das Blindgehabe ernst. Okay, ich übertreibe manchmal, doch darin steckt immer ein wahrer Kern. Und das ist es, was ihr Wohlstand-Kids alle nicht glaubt, wenn ihr bei den Eltern auf dem Sofa sitzt und Animes schaut. Und das ist dreist, Kid, was du da redest, deine Betonung ist so behindert, kaum einer versteht es, wenn du irgendetwas in den Takt nuschelst und dann noch ganz frech behauptest, ey, guck mein Text, der puncht doch. Und ich versteh nicht ganz, wieso du sagst, ich mach auf Schiss, Club oder Sunshine Boy. Nigga, wieso raffst du nicht, dass das alles vollkommen verschiedene Styles sind und nur weil die alle wie zu Hater rappen es nicht heißen muss, dass irgendeiner hier den anderen. Ich sag auch nicht, dass du oft Dealer machst, nur weil du Scheiße flohst und betonst. Und dein Aussehen auch nicht das Wahre ist, du komischer Vogel. Und du solltest echt mal einen Takt zu treffen. Spaß, du bettelst hier den Gangster-King, aber du bist fast so hässlich, um überhaupt von mir Beachtung zu bekommen. Bitches wollen mich haben, so wie Taschen von Louis Vuitton. Ich bin on top of the game, wie the game Space Caps. Und gebe dir keinerlei Props, Kids, sondern nur einige Facelabs. Und du siehst dumm aus der Wäsche wie bei deinem positiven AIDS-Test nach deinem letzten Date mit so einem Typen aus dem Gate-Chat. Wenn ich mich nicht irre, war das der Webmaster von schwul.de.